mammy, mammy, yeah. Oh, mammy, oh, mammy, oh, mammy, blue. Oh, mammy, mammy. Ich ging im Zäun als von die vor. Oh, Mami. Ganz ohne Kuss und Abschiedswort. Oh, Mami. Ich drehe mich nicht einmal um. Oh, Mami. Oh, Mama. Ich sah das Leben und die Welt. Oh, Mami. Und plötzlich hab ich festgestellt. Oh, Mami. Wie sehr mir deine Liebe fehlt. Get on.